Abschnitt 6 aus Oliver Twist, Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 44. Kapitel: Unglückliche Folgen. Es war fast 2 Stunden vor Tagesanbruch, die rechte Nachtzeit im Herbste, wo, in dem sogar der Schall zu schlummern scheint, die Straße schweigend und verlassen und die Lüstlinge und Lärmer nach Hause getaumelt sind, um zu träumen, als der Jude wachend in seiner alten Höhle mit einem so bleichen und verzerrten Gesichte und so roten und blutunterlaufenen Augen dasaß, dass er weniger einem Menschen als einem gräulichen, vom Grabe feuchten und von einem bösen Geiste gepeinigten Phantome glich. Er kauerte in eine zerlumpte Bettdecke, gehüllt an einem kalten Herde, und hatte die Blicke auf ein dem Erlöschen nahes Licht gerichtet, das auf einem Tische neben ihm stand. Die rechte Hand hielt er, wie in Gedanken verloren, an die Lippen und käuete seine langen schwarzen Fingernägel, so daß man in dem sonst zahnlosen Munde einige Vorderzähne erblickte, die einem Hunde oder einer Ratte hätten angehören können. Auf einer Matratze am Boden ausgestreckt lag Noah Claypole in festem Schlafe. Zwischen ihm und dem Lichte schweiften die zerstreuten Blicke des alten Mannes bisweilen hin und wieder, in dessen Innern einander drängend unruhige Gedanken und stürmische Leidenschaften wogten und wühlten. Bitterer Verdruss über das Misslingen seines kostbaren Plans, tödlicher Hass gegen das Mädchen, das hinterlistig mit Fremden zu verkehren gewagt, gänzliches Misstrauen in die Aufrichtigkeit ihrer Weigerung, ihn zu verraten, Ingrimm darüber, sich an Sykes nicht rächen zu können, Furcht vor Entdeckung, Verurteilung und Tod, die wildeste durch das alles entzündete Wut und neue Pläne der Arglist und schwärzesten Bosheit. Er saß da, ohne auch nur im Mindesten seine Stellung zu verändern oder anscheinend die Zeit zu beachten, bis der Schall von Fußtritten in der Straße bei seinem feinen Gehör seine Aufmerksamkeit zu erregen schien. Endlich, murmelte er über die trockenen, fieberheißen Lippen mit der Hand hinfahrend, endlich! Die Glocke ertönte leise, er ging hinaus und kehrte bald darauf mit einem Manne zurück, der bis an das Kinn vermummt war und ein Bündel unter dem Arme trug. Es war Sykes. »Da«, sagte der verwegene Raubgesell, das Bündel auf den Tisch werfend, »mach daraus, was du kannst. Es hat mir Mühe genug gekostet. Ich meinte, schon vor 3 Stunden hier sein zu können.« Fagin verschloss das Bündel, setzte sich wieder, blieb stumm, blickte jedoch nach Sykes scharf hinüber, und seine Lippen zitterten so heftig und sein Gesicht war infolge der in ihm wühlenden Leidenschaften so verändert, dass der Räuber unwillkürlich zurücklehnte und ihn bestürzt ansah. »Was gibt's?« fuhr er auf. »Zu allen Teufeln, was siehst du mich so an?« Der Jude hob die rechte Hand empor und schüttelte den bebenden Zeigefinger. Allein seine Bewegung war so heftig, dass er kein Wort hervorzubringen imstande war. »Gott verdammt«, rief Sykes in seine Brusttasche greifend aus, »er ist verrückt geworden. Ich muss auf meiner Hut sein gegen ihn.« »Nein, oh nein«, brachte Fagin endlich hervor, »ihr seid's nicht, Bill. Gegen euch habe ich nichts, gar nichts, Bill.« »Es ist auch ein Glück für einen von uns, gleich viel für wen«, sagte Sykes, ein Pistol absichtlich hervorziehend und in eine andere Tasche steckend. »Ich hab euch zu sagen, was Bill«, fuhr der Jude näher rückend fort, »was euch noch mehr wird erzürnen als mich.« »So«, entgegnete Sykes mit einer ungläubigen Miene, »wenn's aber wahr ist, so tut's Maul auf und mach geschwind, oder Nancy wird glauben, dass ich verloren wäre.« »Das hat sie schon ausgemacht, bei sich selbst bestimmt genug.« Sykes blickte ihn ungewiss an, streckte die mächtige Faust nach ihm aus, schüttelte ihn und forderte ihn barsch und polternd auf, sich deutlicher zu erklären. »Denkt euch«, sagte der Jude mit vor Wut fast erstickter Stimme, »der Bursch da schliche nachts hinaus auf die Straße, knüpfte an Einverständnisse mit unseren schlimmsten Feinden, gäbe ihnen Beschreibungen von uns und unseren verborgensten Schlupfwinkeln, verriete unsere geheimsten Pläne und Taten, setzte auch hinzu noch viele Lügen. Dann, was dann?« Sykes erklärte unter einer furchtbaren Verwünschung, er würde ihm in einem solchen Falle den Schädel unter den eisernen Nägeln seiner Stiefel zermalmen. »Aber wie, wenn ich's täte?« schrie der Jude fast. »Ich, der ich weiß so viel und so viele kann bringen an den Galgen.« »Weiß nicht«, erwiderte Sykes, bei dem bloßen Gedanken die Zähne zusammenbeißend und erblassend, »aber ich würde im Kerker was tun, dass sie mich in Eisen schlagen müssten, und stellten sie mich mit dir vor Gericht, würde ich dir vor den Richtern und allen den Kopf einschlagen. Ich würde eine solche Kraft haben«, murmelte er, den sehnigen Arm auf- und niederschwingend, »dass ich ihn dir zu Brei schlagen könnte, als wenn ein beladener Prachtwagen drüber hingegangen wäre.« »Würdet ihr das tun, wirklich?« »Ob ich's wohl tun würd, stell mich auf die Probe. Wenn's aber getan hätte, Charlie oder der Baldoberer oder Bett oder...« »Ist mir gleich viel«, wer unterbrach Sykes ungeduldig, »ich würd ihn bezahlen, möcht's sein, wer wollte.« Fagin blickte ihn abermals scharf an, winkte ihm zu schweigen, beugte sich über den Schläfer und schüttelte denselben, während Sykes verwundert und erwartungsvoll die Hände auf die Knie stemmend dasaß. »Bolter, Bolter, der arme Junge«, sagte Fagin mit einer Miene emporblickend, in welcher die Vorahnung einer teuflischen Freude sich ausdrückte. »Er ist müde davon, dass er hat müssen nach seinem ihretwegen, so lange ihr hat nachschleichen müssen, noch so spät, Bill.« »Was willst du damit sagen?« fragte Sykes sich zurücklehnend. Der Jude antwortete nicht, setzte seine Bemühungen, Noah zu wecken, fort, und es war ihm endlich einigermaßen gelungen. »Erzähl noch einmal, dass er da es hört auch«, sagte er nach Sykes hinzeigend. »Was soll ich erzählen?« fragte Noah noch halb im Schlafe. »Das von Nancy«, antwortete der Jude, Sykes fest am Arme fassend, wie um ihn zu verhindern, fortzueilen, bevor er genug gehört hätte, und fragte darauf den schlaftrunkenen Noah mit einer Wut, deren er nur mit Mühe Herr zu bleiben vermochte, alles ab, was der Lauscher erhorcht hatte. »Und was sagte sie«, fragte er endlich mit wutschäumenden Lippen, »was sagte sie vom vorigen Sonntage?« »Der Herr fragte sie, warum sie nicht am vorigen Sonntage gekommen wäre«, antwortete Noah, in welchem eine Ahnung davon auftauchte, wer Sykes sein möchte, »und sie sagte, weil sie gewaltsam zurückgehalten wäre von Bill, dem Manne, von dem sie ihnen schon gesagt hätte.« »Was weiter von ihm«, rief der Jude, »was sagte sie von ihm weiter? Sag ihm das, sag ihm das!« »Es wäre nicht leicht für sie«, fuhr Noah fort, »aus dem Hause zu kommen, ohne dass er wüsste, wohin sie ginge, und sie hätte ihm daher, als sie das erste Mal zu der Dame gekommen wäre, einen Schlaftrunk eingeben müssen. Ha, ha, ha!« »Hey und Teufel«, schrie Sykes, von dem Juden sich losreißend, »lass mich!« Er stürzte wütend hinaus, Fagin rief und eilte ihm nach, würde ihn jedoch nicht zurückgehalten haben, wenn die Haustür nicht verschlossen gewesen wäre. »Lass mich naus«, tobte er, »oder nimm dich in Acht, lass mich naus, hörst du?« »Ein Wort, Bill, bloß ein einziges Wort«, versetzte der Jude, die Hand auf das Türschloss legend und mit verstellter Besorglichkeit, »Ihr wollt doch nicht tun, etwas zu Gewaltsames, Bill?« Der Tag brach an, es war hell genug, als sie einander in das Gesicht schauten, um deutlich sehen zu können, und in ihren Augen blitzte ein Feuer, dessen Bedeutung nicht misszuverstehen war. »Ich meine«, setzte Fagin hinzu, erkennend, dass Verstellung nicht mehr möglich, »nichts Gewaltsames, wodurch wir geraten könnten in Gefahr. fein listig und seid nicht zu verwegen.« Er hatte unterdessen aufgeschlossen, Sykes antwortete nicht, riss die Tür auf, stürzte hinaus und eilte, ohne rechts oder links zu schauen, ohne einen Gesichtsmuskel zu bewegen oder ein zorniges Wort zu murmeln, mit verbissenen Zähnen und trotzig blutdürstiger Entschlossenheit nach seiner Wohnung. Er ging mit leisen Schritten hinauf, öffnete und verschloss die Tür seines Zimmers, stellte einen schweren Tisch gegen sie und schob den Bettvorhang zurück. Und da lag Nancy, halb angekleidet. Sie schreckte aus dem Schlafe empor. »Steh auf«, sagte er. »Bist du es?« rief sie ihm erschreut über seine Rückkehr entgegen. »Ja, steh auf!« Es brannte ein Licht, er schleuderte es unter den Kaminrost. Sie stand auf und ging nach dem Fenster, um den Vorhang aufzuziehen. »Lass das«, herrschte er ihr zu, »es ist hell genug für das, was wir zu tun haben.« »Bill«, sagte sie bestürzt, »was seht ihr mich so an?« Er heftete eine kurze Weile schnaubend und mit wogender Brust die Blicke auf sie, packte sie darauf beim Kopf und der Kehle, zog sie in die Mitte des Gemachs, warf einen einzigen Blick nach der Tür und legte seine schwere Hand auf ihren Mund. »Bill, Bill«, keuchte sie in Todesangst unter seinem Griffe, sich sträubend. »Ich will nicht schreien, nicht weinen, hört mich. Sprecht doch nur, sagt mir, was ich getan habe.« »Weißt es selbst, du Satan in Dirnengestalt, bist belauert gewesen gestern Abend. Ich weiß jedes Wort, das du gesagt hast.« »Oh, um der Liebe des Himmels willen«, rief sie, sich fest an ihn anklammernd, »dann schont mein Leben, wie ich eures geschont habe. Bill, bester Bill, ihr könnt mich nicht morden wollen. Bedenke, was ich gestern Abend um euretwillen aufgegeben habe. Ihr sollt Zeit haben, es zu bedenken, euch dies Verbrechen zu ersparen. Ich lasse euch nicht los, nimmermehr. Bill, Bill, um Gottes Barmherzigkeit, um eurer und um meinetwillen, besinnt euch, ehe ihr mein Blut vergießt. Bei meiner sündigen Seele, ich bin euch treu gewesen.« Er suchte sich gewaltsam von ihr loszumachen, allein vergebens. Sie hielt mit der Kraft der Verzweiflung fest. »Bill«, rief sie und bemühte sich, den Kopf auf seine Brust zu legen, »der Herr und die liebe Dame boten mir einen Zufluchtsort außer Landes an. Lasst mich noch einmal zu ihnen, dass ich sie auf den Knien anflehe, euch dieselbe Liebe und Güte zu erweisen, und dann lasst uns aus dieser Hölle entfliehen und weit von hier ein besseres Leben anfangen und unser voriges Leben ausgenommen im Gebet vergessen und uns einander nie wiedersehen. Es ist zur Reue niemals zu spät. Sie sagten es mir, ich fühle es jetzt, aber wir müssen Zeit, ein wenig Zeit haben.« Er befreite einen seiner Arme und ergriff sein Pistol. Doch so wütend er war, der Gedanke, dass sogleich alles entdeckt werden würde, wenn er Feuer gäbe, flog ihm durch den Sinn, und er schlug sie daher mit aller Kraft, die er zu sammeln vermochte, zweimal auf das zu ihm emporgehobene, das seinige fast berührende Gesicht. Sie wankte und stürzte, fast erblindet von dem aus einer tiefen Wunde in ihrer Stirn hervorströmenden Blute, zu Boden, hob sich jedoch mühsam wieder auf die Knie, zog ein weißes Tuch, das ihr von Rosa geschenkte, aus dem Busen und hielt es in den gefalteten Händen so hoch, als es ihre schwachen Kräfte erlaubten, zum Himmel empor und flehete um Erbarmen zu ihrem Schöpfer. Sie war grässlich anzuschauen. Der Mörder wankte zurück nach der Wand, hielt die Hand vor die Augen, um sie nicht zu sehen, ergriff einen schweren Knotenstock und schlug sie nieder. 45. Kapitel. Sykes Flucht. In der ganzen großen Hauptstadt war an diesem Morgen sicher keine so greuliche, ruchlose Tat geschehen. Die Sonne, die helle Sonne, die nicht bloß Licht, sondern neues Leben, Hoffnung und rüstige Frische den Menschen zurückbringt, ging strahlend auf über der menschenerfüllten Stadt und ergoss ihren Glanz durch kostbar bemalte Scheiben wie durch Papier verklebte Fenster und hinein in den Himmel anstrebenden Dom wie in die schlechteste, niedrigste Hütte. Sie erhellte auch das Gemach, in welchem die ermordete Nancy lag. Sykes bemühte sich, dem Eindringen ihres Lichtes zu wehren, jedoch vergeblich, und hatte das Mädchen beim ungewissen Dämmerscheine des Morgens einen fürchterlichen Einblick dargeboten, so war ihre blutige Gestalt doch zehnmal gräulicher und schauerlicher bei voller Tageshelle anzuschauen. Sykes war aus Furcht nicht von der Stelle gewichen. Er hatte ein leises Ächzen der jammervoll Daliegenden vernommen, ein Zucken ihrer Hand gewahrt und abermals geschlagen, denn Schrecken und Angst war bei ihm zu der Erbitterung des Hasses hinzugekommen. Er warf eine Decke über sie, doch es war noch fürchterlicher, im Geiste ihrer Augen zu schauen, nach ihm sich wenden und dann emporstarrend zu sehen, als wenn sie des Himmels Rache herabriefen. Er entfernte die Decke wieder, und da lag der schreckliche Leichnam, aus dessen Wunden das Blut noch langsam hervorquoll. Er zündete Feuer an und steckte den Knotenstock hinein, an welchem Haar der Ermordeten klebte, das er trotz seiner Eisenfestigkeit mit Zagen von den Flammen ergreifen sah, und hielt ihn hinein, bis er zerbrach und zu Asche verbrannte. Er wusch sich und rieb seine Kleider ab. Sie hatten Flecke, die nicht ausgehen wollten, und er schnitt die Stücke heraus und verbrannte sie. Das ganze Gemach war blutbefleckt, sogar die Füße des Hundes waren blutig. Er hatte während dieser ganzen Zeit nicht nach der Leiche zurückgesehen, nicht ein einziges Mal, und ging, den Hund mit sich fortziehend, ohne hinzublicken nach der Tür, verschloss sie und verließ das Haus. Er schritt quer über die Straße und schaute nach dem Fenster hinauf, um sich zu überzeugen, dass von außen nichts zu sehen wäre. Das Fenster war durch den Vorhang verhüllt, den sie aufziehen wollte, um dem Lichte freien Zugang zu verschaffen, das sie aber nie wiedersehen sollte. Ihre Leiche lag ganz in der Nähe, er wusste es, und wie hell die Sonne das Fenster erleuchtete. Es war ihm jedoch Erleichterung, das Zimmer verlassen zu haben. Er pfiff dem Hunde und entfernte sich mit eilenden Schritten. Er ging durch Islington und über Highgate Hill, ungewiss, wohin er sich wenden sollte, hatte endlich Hampstead hinter sich gelassen, befand sich im Freien, legte sich hinter eine Hecke, schlief ein, erwachte jedoch bald wieder und irrte von neuem umher, bald eilend, bald zögernd, rastlos, selbst wenn er bisweilen rastete. In Händen gedachte er, irgendwo einzukehren, allein sogar die Kinder vor den Türen schienen ihn argwöhnisch anzublicken, der Mut fehlte ihm, einen Trunk oder einen Bissen Brot zu fordern, und er suchte das Freie wieder auf, obwohl ihn die vielstündige Wanderung, die ihn immer und immer wieder auf denselben Fleck zurückführte, fast gänzlich erschöpft hatte. Um 9 Uhr abends wagte er sich endlich in ein kleines Gasthaus in Hatfield hinein. Im Schankstübchen am Feuer saßen einige ländliche Arbeiter. Sie machten Platz für den unbekannten Gast, allein er setzte sich in den fernsten Winkel und aß und trank allein, seinem ermüdeten Hunde von Zeit zu Zeit ein Stück zuwerfend. Die Arbeiter unterhielten sich von ganz gewöhnlichen Dingen, und er schlummerte schon ein, als lärmend ein Mann eintrat, der halb Hausierer und halb Marktschreier zu sein schien, und sogleich anfing, seine Waren ruhmrednerisch und unter manchfachen Scherzen, wie sie zu dem Orte sich schicken mochten, anzupreisen. »Diese Kügelchen hier«, sagte er in Erwiderung auf eine Frage eines der Arbeiter, »sind ein untrügliches und unfehlbares Mittel, aus allerlei Art Zeug alle Arten von Flecken auszutilgen. Hat eine Dame ihre Ehre befleckt, so braucht sie nur ein solches Kügelchen zu genießen und ist sogleich kuriert, denn es ist Gift. Will ein Herr seine Ehre beweisen, kann er's ebenso gut mit einem solchen Kügelchen tun, als mit einer Pistolenkugel, und noch besser, denn der Geschmack ist viel schlechter. Wer kauft das Stück nen Penny oder auch zwei Halfpence oder vier Heller, mir ist ganz gleich. Sie gehen so reißend ab, dass sie nur selten zu haben sind. 14 Wassermühlen, 6 Dampfmaschinen und eine galvanische Batterie sind unaufhörlich in Arbeit und können nicht schnell genug operieren, um die Käufer zu befriedigen, obgleich die angestellten Arbeiter sich tot arbeiten und die Witwen mit 20 Pfund jährlich für jedes Kind pensioniert werden und mit einer Prämie für Zwillinge. Alle Flecke gehen davon aus, Fettflecke, Wein und Farbe und Wasser und Blutflecke. Schauen Sie her! Das ist ein Fleck auf dem Hute des Gentleman, den ich runterbringen werde, ehe er mir einen Krug Ale bringen lassen kann. »Wollt ihr wohl meinen Hut liegen lassen?« rief Sykes emporschreckend. »Sir«, fuhr der Hausierer den Arbeitern zublinzelnd fort, »ich werde den Fleck runterhaben, ehe sie zu mir herkommen können. Gentlemen, Sie bemerken den dunklen Fleck auf dem Hute des Gentleman. Nicht größer als ein Schilling, aber dicker als eine halbe Krone. Gleich viel, ob's ein Fettfleck ist oder ein Wein, ein Farbe, ein Wasser oder ein Blutfleck.« Er kam nicht weiter, denn Sykes stieß mit einer schrecklichen Verwünschung den Tisch um, entriss ihm den Hut, schritt wütend aus dem Hause hinaus und wendete sich in derselben Verwirrung und Unentschlossenheit, die ihn ihm selber zum Trotze den ganzen Tag nicht hatte verlassen wollen, wieder nach der Stadt zurück. Vor dem Posthause stand eine Londoner Diligence, und sorgfältig den Schein ihrer Laternen meidend, näherte er sich ahnungsvoll, um zu horchen. Er hatte eine Zeit lang dagestanden, als ein Bildwärter zu dem Kondukteur trat, der am Fenster des Büros auf seine Abfertigung wartete und ihn fragte, ob es nichts Neues gäbe. »Das Korn ist ein bisschen gestiegen«, lautete die Antwort. »Auch hörte ich von einer Mordtat, begangen in der Gegend von Spitalfield. Doch wer weiß, es wird entsetzlich gelogen.« »Es ist vollkommen wahr«, nahm ein Reisender das Wort. »Es ist eine höchst schauderhafte Mordtat gewesen.« »Ist sie denn an einem Mann oder einem Frauenzimmer begangen, Sir?« »An einem Frauenzimmer, und man sagte...« Hier wurde der Kutscher ungeduldig und rief dem Kondukteur zu, dass er sich beeilen möge. »Komme schon«, rief der Kondukteur heraustretend zurück, »wie auch die reiche junge Dame schon kömmt, die sich in mich verlieben wird, ich weiß nur nicht wann.« Er stieg hinauf, stieß in sein Horn und die Diligence rasselte fort. Sykes stand da anscheinend unbewegt und nur zweifelhaft, wohin er sich wenden sollte. Endlich schlug er den Weg nach St. Albans ein. Als er die Stadt hinter sich hatte und sich in der Finsternis auf der einsamen Straße befand, bemächtigte sich seiner eine Beängstigung, so peinlich, als wenn sie ihm das Herz abdrücken wollte. Alles um ihn her, wirkliche Gegenstände wie Schatten, ob es sich regen mochte oder nicht, nahm eine schreckliche Gestalt an, allein noch unendlich fürchterlicher war die greuliche der Erschlagenen, die ihm dicht auf den Fersen mit feierlichen, geisterhaften Schritten nachfolgte. Er sah sie deutlich in der Finsternis, hörte ihre Kleider in den Blättern rauschen, und jeder Windhauch führte seinem Ohre ihr letztes leises Ächzen zu. Stand er still, so tat sie es ihm nach. Lief er, so folgte sie ihm auch, nicht im Laufe, was ihm eine Herzenserleichterung gewesen sein würde, sondern wie eine Leiche, begabt nur mit mechanischer Bewegungskraft und getragen von einem traurigen, langsam daherrauschenden und sich weder verstärkenden noch abnehmenden Winde. Mehrere Male drehte er sich mit einem verzweifelten Entschlusse um, gewillt, das Phantom zu verscheuchen und, wenn es ihn tötete, mit seinen Blicken, aber dann stand ihm das Haar zu Bergen und das Blut still, denn die Gestalt hatte sich mit ihm umgedreht und war fortwährend hinter ihm. Am Morgen war sie vor ihm hergegangen, jetzt folgte sie ihm. Er stellte sich mit dem Rücken an die Wand eines steilen Grabens und hatte das Gefühl, dass sie in deutlichen Umrissen gegen den kalten Nachthimmel abstechend über ihm stand. Er warf sich nieder auf die Straße und sie stand ihm zu Häupten, aufgerichtet, stumm und regungslos gleich einem lebendigen Grabsteine mit blutgeschriebener Inschrift. Sage niemand, dass Mörder der Gerechtigkeit entgingen oder dass die Vorsehung schlummere. Der Mörder Sykes erduldete in einer einzigen Minute die Angst und Pein eines gewaltsamen Todes hundertfach. Er erblickte einen Schuppen in einem Felde, welcher ein Obdach für die Nacht darbot. Vor der Tür desselben standen drei hohe Pappelbäume, die das Innere noch finsterer machten, und der Wind säuselte unheimlich in ihren Blättern. Es war unmöglich, er konnte nicht bis zu Tagesbruch fortwandern und streckte sich dicht an der Wand nieder, um neuen Qualen zum Raube zu werden. Denn jetzt trat ein Gesicht vor ihn, noch schrecklich beharrlicher und grausiger als das, welchem er entronnen war. Zwei starre, weit geöffnete Augen, glanzlos und gläsern erschienen ihm mitten in der Finsternis, hatten ihr eigenes Licht, gaben aber keins. Es waren ihrer nur zwei, aber sie waren überall. Bedeckte er seine Augen, so stand sein Zimmer mit allem, was es enthielt, so deutlich vor ihm, als wenn er sich darin befände. Alles war an seinem Orte, auch die Leiche an dem ihrigen, und ihre Augen waren, wie er sie sah, als er hinausschlich. Er sprang auf und eilte wieder in das Freie. Die Gestalt war hinter ihm. Er ging in den Schuppen zurück und drückte sich wieder dicht an die Wand, und die Augen waren wieder da, noch bevor er sich niedergelegt hatte. Er bebte an allen Gliedern und kalter Angstschweiß bedeckte ihn von Kopf bis zu den Füßen, als plötzlich aus weiter Ferne verwirrtes Rufen und Schreien an sein Ohr drang. Es deuchte ihm Wohltat, eine wirkliche Ursache zu Furcht und Schrecken zu erhalten. Kraft und Mut kehrten ihm bei der Aussicht auf persönliche Gefahr zurück. Er raffte sich auf, eilte hinaus und sah den Himmel weithin von einer furchtbaren Feuersbrunst gerötet. Die Sturmglocke ertönte und lauter wurde der Lärmen und das Getöse. Es war ihm, als wäre ein neues Leben in ihm erwacht. Er rannte, sein Hund wie toll, vor ihm her nach der Richtung hin, über Hecken und Gräben, Mauern und Tore, kein Hindernis achtend, und langte atemlos an. Es standen viele Häuser in Flammen, und die Angst, das Geräusch, die Verwirrung waren grenzenlos. Er schrie selbst mit, bis er heiser war, und stürzte sich um seine Gedächtnisse und sich selbst zu entfliehen in den dichtesten Haufen, arbeitete bald an den Spritzen, erstieg bald auf wankenden Leitern die höchsten Dachgiebel, war überall und trotzte jeder Gefahr. Allein er schien ein bezaubertes Leben zu haben und empfand, bis der Tag grauerte, keine Spur von Ermüdung, trug nicht die kleinste Brandwunde, keine Beule, keine Schramme davon. Als jedoch die wahnsinnige Aufregung vorüber war, kehrte ihm mit zehnfacher Gewalt das schreckliche Bewusstsein seines Verbrechens zurück. Er blickte argwöhnisch umher, denn die Leute standen hier und da beieinander und redeten untereinander, und er fürchtete, der Gegenstand ihrer Gespräche zu sein. Der Hund gehorchte seinem Winke und beide stahlen sich davon. Die Wärter einer Spritze forderten ihn auf, ihren Morgenimbiss mit ihnen zu teilen. Er nahm ein Stück Brot und einen Trunk Bier an. Sie waren aus London und fingen an, von der Mordtat zu sprechen. »Er ist nach Birmingham gegangen«, sagte einer von ihnen, »aber sie werden ihn bald fassen, denn die Polizei hat ihre Späher schon ausgeschickt und bis morgen wird nur ein Schrei im ganzen Lande sein.« Er eilte fort und ging, solange die Füße ihn tragen wollten, warf sich an einem entlegenen Orte nieder, verfiel in einen langen, aber unruhigen, oft unterbrochenen Schlaf, setzte unentschlossen und ungewiss, geängstet von der Furcht vor einer zweiten einsamen Nacht, seine Wanderung wieder fort und fasste plötzlich den verzweifelten Entschluss, nach London zurückzukehren. »Kann doch wenigstens dort mit jemandem sprechen«, dachte er, »und hab ein gutes Versteck. Sie suchen mich da am letzten. Ich halte mich eine Woche still, zwinge Fagin zu blechen und schiffe nüber nach Frankreich. Gottverdamm, ich wag's!« Sein Plan war, nach Dunkelwerden auf Schleichwegen Fagins Wohnung zu erreichen. Aber der mit ihm vermisste Hund konnte seine Entdeckung und Verhaftung veranlassen. Er beschloss, ihn zu ersäufen, hob einen schweren Stein auf und knüpfte denselben in sein Taschentuch. Ein Gewässer war in der Nähe, er lockte den Hund allein mit lange vergeblicher Mühe. Die Blicke seines brutalen Herrn mochten den Instinkt des Tiers noch verschärft haben. Sykes schmeichelte und drohte, der Hund kroch endlich zu ihm heran, sprang aber, als er sich plötzlich gefasst fühlte, zurück, lief davon und Sykes musste seine Wanderung allein fortsetzen. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 25. August 2024.